Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 196 an Goethe, Jena, den 25. Juli 1796. In diesen letzten Tagen habe ich mich nicht wohl genug gefühlt, um über etwas, was uns interessiert, zu reden. Auch heute enthalte ich mich, denn der Kopf ist mir von einer schlaflosen Nacht zerstört. Die politischen Dinge, denen ich so gern immer auswich, rücken einem doch nachgerade sehr zu Leibe. Die Franzosen sind in Stuttgart, wohin die Kaiserlichen sich anfangs geworfen haben sollen, so daß jene die Stadt beschießen mussten. Ich kann das aber nicht glauben, da Stuttgart kaum Mauern hat und es keinem Menschen, der bei Sinnen ist, einfallen kann, sich auch nur 3 Stunden darin halten zu wollen. Von meiner Familie habe ich seit mehreren Wochen keine Nachricht. Die gegenwärtige ist aus einem Briefe der kleinen Paulus. Der Zusammenhang zwischen Stuttgart und Schorndorf war damals, wie die Kleine schrieb, gehemmt, und so sind also auch die Posten von daher abgeschnitten gewesen. Hier in meinem Hause geht es noch ganz gut, nur dass aus dem Stillen meiner Frau nichts zu werden scheint, weil nichts mehr kommt. Neulich erfuhr ich, dass Stolberg und wer sonst noch bei ihm war, den Meister feierlich verbrannt habe, bis auf das 6. Buch, welches er, wie Arns Paradiesgärtlein, rettete und besonders binden ließ. Er hält es in allem Ernste für eine Anempfehlung der Herrenhuterei und hat sich sehr daran erbaut. Von Bargesen spukt ein Epigramm auf meinen Musenalmanach, worin die Epigramme übel wegkommen sollen. Die Pointe ist, dass nachdem man erst idealische Figuren an dem Leser vorübergehen lassen, endlich ein venezianischer Nachttopf über ihn ausgeleert werde. Das Urteil wenigstens sieht einem begossenen Hunde sehr ähnlich. Ich empfehle Ihnen diese beiden Avi zu bestem Gebrauche. Haben Sie die Güte, mir, was Sie noch von Xenien haben, zu senden, weil es jetzt mit dem Drucke sehr ernst ist. Mein voriger Musenalmanach ist in Wien verboten. Wir haben also in Rücksicht auf den neuen um so weniger zu schonen. Folgendes Epigramm ist das neueste aus Berlin, wie Sie sehen werden. Unger über seine beiden Verlagsschriften Wilhelm Meister und das Journal Deutschland. Der Lettern neuen Schnitt dem Leser zu empfehlen, musste ich des Meisters Werk zur ersten Probe wählen. Die zweite ist, und dann ist alles abgetan, wenn selbst des Fuschers Werk sie nicht verrufen kann. Leben Sie recht wohl. Das abgeschriebene 8. Buch soll mich wieder aufs Neue in Bewegung setzen, über die naturhistorischen Dinge mündlich. Herder hat zum Almanach mancherlei geschickt. Auch einiges, wovon geschriebene steht, facit indignatio versum qualem cunque pot est. Die Frau grüßt bestens, SCH.